Abschnitt 2 aus Der Fall des Generalstabschefs Riedel von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Teil 2. Im März 1913 waren zwei Briefe als verdächtig geöffnet worden, die postlagernd unter der Chiffre Opernball 13 beim Hauptpostamt Wien erlagen. Sie waren aus Eidkuhnen und enthielten, ohne textlichen Kommentar, Geldbeträge in österreichischer Währung. Der eine 6.000 Kronen, der andere 8.000 Kronen. Keinesfalls war anzunehmen, dass solche Summen poste restante geschickt würden, wenn es sich um rechtmäßiges Gut gehandelt hätte. Klammer auf, der Gesamtbetrag, der dem Evidenzbüro für Spionagezwecke budgetär zur Verfügung stand, betrug 150.000 Kronen jährlich, während der russische Evidenzchef in Warschau jährlich 5 Millionen Rubel für diese Zwecke bekam, Klammer zu. Die Briefadresse war mit Schreibmaschine geschrieben. Es wurden umgehend Maßnahmen ergriffen, sich des Behebers der Briefe zu bemächtigen. Zwei Detektive wurden zu ständiger Dienstleistung in die Polizeiwachstube des Postamtes entsendet, die durch eine elektrische Klingel mit dem Postschalter verbunden war. Auf das Glockenzeichen des Beamten hin, dass die Briefe behoben werden, sollten sie den Übernehmer sicherstellen. Wochen vergingen, Monate. Der Beamte, der die Überwachung der Briefe angeordnet hatte, Polizeichef Dr. Nowak, war ins Ministerium transferiert worden und hatte die Angelegenheit seinem Nachfolger, Klammer auf, dem nachmaligen Bundeskanzler Dr. Schober, Klammer zu, übergeben. Niemand fragte nach den Briefen, in denen so viel Geld war. Am Abend des 24. Mai 1913, eines Samstags, gegen Schluss der Amtsstunden, weckte plötzlich das Glockensignal die Agenten aus ihrer wochenlangen Ruhe. Bevor sie durch den Durchgang des Postamts vom Fleischmarkt zur Dominikanerkirche zum Restanteschalter kamen, wo der Beamte mit Langsamkeit, aber doch auch nicht mit auffallender Langsamkeit der Partei die Briefe mit der Opernballchiffre ausgehändigt hatte, war der Beheber fort. Sie eilten ihm nach. Sie erblickten ihn noch, einen stattlich gebauten Herrn, der die Türe des angekurbelt gebliebenen Autos hinter sich zuschlug. Sie sahen auch den Wagen davonfahren. Es war ein Mietsauto. Ein anderes Auto, das die Verfolgung hätte aufnehmen können, hatten die beiden Detektivs nicht. Was half es ihnen, dass sie die Nummer des Autotaxis hatten lesen können? Was half es ihnen, dass sie am nächsten Tage den Chauffeur würden ausforschen können, woher und wohin der Ritt gegangen sei? Der Fremde war doch sicherlich weder von seiner Wohnung gekommen, noch in seine Wohnung gefahren. Ein Verbrecher mit solchen Geldsummen steigt auf der Straße aus oder im Café oder vor einem Durchgang und nimmt dann einen neuen Wagen. Sicher war den beiden Detektivs nur eines, dass gegen sie eine Disziplinaruntersuchung angestrengt werden würde, deren Ausgang nicht zweifelhaft sein konnte. Aber nun begann für sie und die österreichisch-ungarische Wehrmacht eine Kette von unglaublichen Zufällen. Jägerglück. Während die beiden Agenten beraten, ob sie auf eigene Faust den Chauffeur noch heute Nacht ausforschen und sich dann im Einvernehmen mit ihm ein Märchen von abenteuerlicher Flucht des Unbekannten ausdenken sollen, oder ob sie nicht doch der Staatspolizei ihr Missgeschick melden müssten, fährt auf dem Kolovratring ein Mietsauto an ihnen vorbei. Sie lesen die Nummer. Es ist der Wagen, der ihnen vor 20 Minuten vom Postamt ihre Beute entführt hat. Sie pfeifen, schreien, laufen. Das Auto hält. Es ist leer. Wohin haben Sie den Herrn vom Postamt geführt? Ins Café Kaiserhof. Fahren Sie uns sofort ins Café Kaiserhof. Auf der kurzen Fahrt schnüffeln die Detektivs im Innern des Wagens und finden das Futteral eines Taschenmessers, eine Hülse aus hellgrauem Tuch. Im Café Kaiserhof, wohin sie mit dem Chauffeur eintreten, ist der Fahrgast nicht mehr. Sie eilen zum nächsten Autostand. Ja, ein Herr, der so aussieht, ist eben weggefahren. Wohin? Wir sind in Wien. Und dort weiß es einer, der Wasserer. Eigentlich ist er kein Wasserer, denn am Autostand sind keine Fiakerpferde, denen man den Tränkeimer servieren kann, aber er putzt die Karosserien und betätigt sich vornehmlich als Wagentüraufmacher. Der hat natürlich gehört, wohin der Gnäherr befohlen hat, ins Hotel Klomser. Nach ins Hotel Klomser. Im Foyer wird der Hotelportier ausgeforscht. Grad jetzt sahen zwei Herren im Auto ankommen, Kaufleute sahen's aus Bulgarien. Und vorher ein Herr allein? Im Auto? Das war sie nett. Vor einer Viertelstunde ist der Herr Oberst Redl kommen. In Zivil war er, das war sie. Aber ich war's nett, ob er im Auto vorgefahren ist. Oberst Redl? Dem Polizeiagenten flößt der Name scheu ein. Sie kennen ihn gut. Er hat ihnen keine Sekunde Rast gegönnt, die Notwendigkeit einer Nachtruhe nicht anerkannt, wenn sie seine Treiber waren auf der Jagd nach Spionen. Und wie hat er sein Wild zur Strecke gebracht, wenn er im Gerichtssaal als berufenster Sachverständiger, als Leiter des österreichisch-ungarischen Kundschaftsdienstes die Schuld des angeklagten Spions in das grellste Licht rückte. Wie merkwürdig wäre es, wenn der Beheber der Geldsendungen wirklich ein Spion wäre und nun zufällig im selben Haus, ja vielleicht Wand an Wand, mit dem Chef der Spionageabwehr wohnte, in der Höhle des Löwen. Aber zu solchen Kombinationen ist jetzt keine Zeit. Regierungsrat Geier von der Staatspolizei ist sicherlich durch das Wiener Hauptpostamt bereits davon in Kenntnis gesetzt worden, dass die Briefe behoben sind. Man muss ihm endlich berichten, wie die Verfolgung ausgefallen ist. Auch anfragen, ob der Herr Regierungsrat einverstanden ist, dass Oberst Redl die Untersuchung im Hotel leite. Er wohnt nämlich zufällig gerade hier. Jedenfalls muss das Hotel gleich bewacht werden. Während der eine der beiden Agenten zum Telefon geht, spricht der andere mit dem Portier. Er überreicht ihm das Messerfutteral, damit er seine Gäste frage, wem es gehört. Eben kommt ein Herr in Uniform die Stufen vom ersten Stock herab und legt dem Portier den Schlüssel von Zimmer Nummer 1 auf den Tisch. »Haben Herr Oberst das Futteral Ihres Taschenmessers verloren?« fragt der Portier. »Ja«, antwortet Oberst Redl und steckt das hellgraue Tuchsäckchen gedankenlos in die Tasche. »Wo habe ich es denn?« Plötzlich unterbricht er den Satz. Zuletzt hat er ja sein Taschenmesser benutzt, als er auf der Fahrt vom Postamt die Kuverts der Geldbriefe aufgeschnitten hat. Dort hat er die Messerhülse liegen lassen. Er schaut den Mann an, der neben dem Portier steht und mit anscheinendem Interesse die Briefe durchblättert, die auf dem Tisch liegen. Oberst Redl hat die Frage, wo er das Futteral liegen gelassen habe, nicht zu Ende gesprochen. Oberst Redl ist ganz blass. Er weiß, in wenigen Stunden werde ich tot sein. Er geht auf die Straße, sieht sich ein wenig um und geht die Herrengasse rechts hinunter. Bevor er an der Ecke beim Café Zentral ist, schaut er wieder zurück, ob niemand das Hotel verlässt. Niemand. Aber sicherlich kommen ihm die zwei Herren nicht geheuer vor, die aus der Schwemme des Restaurants Klomser treten. Der eine hat dem Portier nachträglich aufgetragen, die Nummer 12348 anzurufen, die Geheimnummer der politischen Staatspolizei. Sagen Sie, dass alles in Ordnung ist. Das Futteral hat dem Herrn Oberst Redl gehört. Da die beiden Agenten an die Ecke der Strauchgasse kommen, ist Oberst Redl verschwunden. Weder in der Strauchgasse noch in der Wallnergasse ist er zu sehen. Kann er inzwischen den Haarhof erreicht haben, der zur Naglergasse führt? Nein, selbst laufend nicht. Also ist er im Haus der alten Börse verschwunden, das drei Ausgänge hat. Zwei durch das Café Zentral und einen gegen die Freiung zu. Alle Achtung vor einem Manne, der vor 2 Minuten unvermutet entlarvt wurde, der seit 2 Minuten sein Leben verwirkt weiß und schon die Möglichkeit des Entkommens kaltblütig versucht. Inzwischen spielt das Telefon vom Hotel Klomser zur Staatspolizei, vom Schottenring zum Stubenring. Dort ist das Evidenzbüro des KUK-Generalstabs. Oberst Redl. Die Offiziere der Kundschaftergruppe sind in beispielloser Erregung. Ihr Vorgesetzter, ihr Lehrer, ihr Vorbild, ihr Ratgeber ist es, um den es sich handelt. Hauptmann Ronge, der Nachfolger Redls in der Leitung der Kundschafterstelle, fährt selbst sogleich zur Hauptpost, um den Schalterbeamten zu fragen, wie der Beheber der Briefe ausgesehen habe. Auch ein Zettel ist dort, auf dem die Partei die Chiffre ihres Restantebriefes aufgeschrieben hat. Inzwischen suchen die anderen Herren im Evidenzbüro die Handschriften Redls hervor. Es ist kein Mangel daran. Eine Anweisung zur Anwerbung und Überprüfung von Kundschaftern, verfasst von Alfred Redl, KUK-Hauptmann im Generalstab, ist da, 50 Paragraphen lang. Ein Schema für die Beschaffung von Kundschaftermaterial, Normen zur Aufdeckung von Spionen im In- und Ausland, ein dickes Faszikel, Gutachten in den Jahren 1900 bis 1905. Man bereitet all das auf dem Tische vor. Aber als Hauptmann Ronge vom Postamt kommt, den Zettel in der Hand, Opernball 13, bedarf es keiner Schriftvergleichung. Zwar ist das Wort leicht und dünn hingeschrieben, aber von einer ausgesprochenen Verstellung kann keine Rede sein. Es ist die Schrift des Obersten Redl. Die Detektive verfolgen indessen ihr Opfer. In der Passage zur Freiung haben sie den Verschwundenen wieder ausgespäht. Aber auch er hat sie gesehen und weiß, dass er Zweien nicht entwischen kann. Er zieht Papiere aus der Tasche, Klammer auf, wie sich später herausstellte, sehr belastende Papiere, deren er sich ohnehin entledigen muss, wenn er sich verteidigen will, Klammer zu, und zerreißt sie. Die Papierschnitzel wirft er in der Passage auf die Erde. Einer der Detektive, nimmt er an, wird sich mit dem Aufklauben der Fetzen aufhalten und dem anderen kann er vielleicht entkommen. Aber die beiden gehen ihm weiter nach. Auf der Freiung halten sie ein Auto an und geben dem Chauffeur die Weisung, langsam nachzufahren. Dann erst kehrt der eine Agent in die Passage zurück, sammelt die Schnitzel und bringt sie zur Polizei. Von dort fahren die Papierchen sofort im Auto ins Evidenzbüro, wo sie zusammengestellt werden. Es sind Postbestätigungen. Ein Rezipis über eine Geldsendung an einen Ulanenleutnant Stefan H. und 3 Rezipisse über eingeschriebene Briefe nach Brüssel, Warschau und Lausanne. Alle 3 Adressen sind dem Evidenzbüro als Spionageadressen bekannt. Dass es Spionage für Russland war, die der Adressat der Briefe betrieben hatte, war seit Monaten sicher. Denn Eidkunen ist ja deutsch-russische Grenzstation. Da Russland seinen Spionagedienst mit Frankreich gekoppelt betrieb, war die Brüsseler Adresse, Klammer auf, eine Expositur französischer Spionage, Klammer zu, nicht weiter überraschend. Aber die Lausanner Adresse war die der dortigen italienischen Spionagezentrale. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Klaus Missfeld.